vom BTS Reisecenter in Lahr. Sie suchen Ihren Platz an der Sonne? Dann besuchen Sie uns im BTS Reisecenter, direkt am Flughafen in Lahr. Gleich 7:03, Halle Autofahrer auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Nord und Teningen 6 Kilometer Stau. Im weiteren Verlauf zwischen Baden-Baden und Rastatt Süd 4 Kilometer Stau. Zwischen Bruchsal und Kreuzwaldorf 6 Kilometer stockend und dann noch zwischen Heidelberg-Schwetzingen und Dossenheim 2 Kilometer stockend. Rüber auf die A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Böblingen-Sindelfingen und Kreuz Stuttgart 3 Kilometer stockend. Geblitzt wird auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel, kurz vor Bad Krozingen und Iffezheim Richtung Sandweier vor der Auffahrt zur A5. Wenn Sie auch noch eine Meldung haben, dann anrufen, petzen und Orbits kassieren. 0781 504 3311, dann kommen Sie hier im Studio raus, gleich bei Charlie 2000. Und gerade erreicht uns noch diese Meldung. Die Molkerei Friesland Campina ruft vorsorglich Erdbeerjoghurt der Marke Optivell zurück. Es geht dabei nur um den Optivell-Joghurt, 4x125 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1.10.2011. In den Bechern kann sich Schimmel bilden. Wenn Sie den Becher aufmachen, riecht es auch schon etwas merkwürdig. Sie sollten den Joghurt nicht essen, werfen Sie ihn weg, behalten Sie aber die Deckel der Viererpackung und schicken Sie die an die Firma Friesland Campina. Dann bekommen Sie den Kaufpreis und das Porto auch zurückerstattet. Das war's von mir. Ich bin Sven Steiner. Wünsche Ihnen ein klasse Wochenende. Viel Spaß morgen Abend zum Beispiel beim Hitradio Vorspiel mit Jupiter Jones. Und so richtig gut ins Wochenende geht's jetzt mit Charlie 2000. Tschüss. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Like a GS wedding, we took the holiday with all our friends. It was a time to let you wear it behind. Except in 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of the bed. We told them, Mr. Stupid, don't play the fool. But the answer was, shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street, it's show. Mike, you rock the house, and you know what I'm saying. Now wait, this Let you wear it behind. It's 7 weeks, but something grabs my mind. Grabs my mind. Grabs my mind. Grabs, grabs, grabs. sicher nicht. Es ist wahr, ja, ich lieb dich total. Du bist mein Traum von einer Frau. Ja, ich weiß es ganz genau. Will mit dir leben, will dir alles geben, wenn du mich nur lässt. Du bist mein Traum von einer Frau. Ich lass dich nie wieder gehen. Ich will dich küssen, nie mehr vermissen, wenn du mich nur lässt. But if I go with you, you swear on it the same. Now I've been but life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das können Sie so laut sagen. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bilder, die aus dem Rahmen fallen. Fotostudio Stober in Offenburg. Hochzeitsfamilienbewerbungsfotos und vieles mehr. Außerdem ständig wechselnde Aktionen. Fotostudio Stober. Hauptstraße in Offenburg. Fotostudio-stober.de. Bilder, die aus dem Rahmen fallen. Topgepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Also, wenn ich nicht so erfolgreich im Gasgeschäft wäre, dann würde ich mich doch glatt im Ritter ausbilden lassen. Ja, das Wellnesshotel Ritter Durbach, 4 Sterne Superieur, bildet auch Superieur aus. Koch, Kellner, Hotelfach, da lacht nicht nur der Michelinstern. Richtig, aber gucken Sie mal selber, www.ritter-durbach.de. Wer sagt, dass Platzhirsche Platzhirsche bleiben müssen? Dass ein in Deutschland entwickeltes Auto nicht auch bei der Serienausstattung überzeugen kann? Wer sagt, dass Mittelklasse nicht Spitzenklasse sein kann? Der neue Hyundai i40, der Mittelklasse-Kombi, der Maßstäbe setzt. Feiern Sie mit uns 20 Jahre Hyundai Deutschland. Jetzt bei Ihrem Hyundai-Händler. Bohrmaschinen, Schließanlagen, Sicherheitstechnik, Werkzeuge, Eisenwaren, Beschläge, Schrauben. Wir könnten jetzt noch ewig so weitermachen, aber am besten schauen Sie einfach mal bei uns vorbei. Fachmarkt Gnädig und Fachmarkt Gutmann. Werkzeuge und mehr. Kompetenz, Service, Qualität. Das ist Fachmarkt Gnädig in Lahr-Mietersheim oder jetzt neu Fachmarkt Gutmann in Haslach direkt am Bahnhof. 20 Jahre Hyundai Deutschland feiern Sie mit vom 23. bis 25. September. Das Schlemmerparadies. Jede Woche neu, jede Woche lecker. Und mit unseren Gutscheinen schlemmen Sie vom Allerfeinsten, zahlen aber nur die Hälfte. Unser Schlemmerparadies der Woche? Das Café-Restaurant am Waldbach in Offenburg. Cocktails, Drinks und mehr. Freuen Sie sich auf erfrischende Getränke und leckere mediterrane Gerichte für jeden Geschmack. Ein Genuss, egal zu welcher Jahreszeit. Ob alleine oder zu jeder Festlichkeit, genießen Sie das gemütliche Ambiente und die ausgelassene Stimmung. Willkommen bei Freunden im Café Waldbach in Offenburg. Gutscheine gibt's ab Donnerstag nur auf funkhaus-ortenau.de. Wird ja der Hahn in der Pfanne verrückt. Räum und Verkauf wegen Umbau bei Intersport Hahn. Vom 8. bis 24. September. Alles muss raus. Bis zu unglaublichen 60% Rabatt. 60%! Intersport Hahn in Kehl, Hauptstraße 53. Hit Radio O, einfach näher dran. Hallo Nachtschwärmer, ihr seid wieder vollkommen richtig. Hier geht's ins Wochenende. Nobody escapes us. Sit down, relax and enjoy the ride. The worst is yet to come. Try to understand the message, but more important is that you feel our music. Wir haben wieder Gewinnspiele. Mächtig viel Spaß. Activated. Come on, let's work, work, work. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Crowd, you're gonna hear my voice when I shout my sounds.

Ja, mach schon mal etwas verspätet. Mach nix. Okay. Wie nennt man eine Polizistin, die gerade ihre Tage hat? Ganz einfach, Red Bull. Okay, das war die Einleitung. Ja, und das ist der 100. Remix von Duck Soul. Okay, aber einen haben wir noch. Genau. Barbra Streisand. Wir bleiben beim Thema Polizei. Kommt ein Mann in eine Polizeikontrolle? Der Polizist hält ihn an und will die Papiere sehen. Polizist? Okay, Sie können weiterfahren. Autofahrer fragt, ja, was ist denn los? Wieso ist diese Kontrolle? Der Polizist, ja, wir suchen jemanden, der Frauen belästigt. Autofahrer fährt weiter, steigt ein, hält nach 500 Meter an, fährt zurück zu dem Polizisten, fragt, ich habe mir das überlegt, ich mach's. Ja, da kann er sich gleich anstellen. Mir geht's ins Wochenende. Ja, ja, ist schon gut. So gut waren wir auch nicht. Ja. Barbra Streisand. Ja, das ist der Power 1 Wochenende. FM Stereo. Hallo Charlie. Boah, halt dich mal im Zaum, Junge. Das ist cool. Das ist Spaß. Das ist super stark. Hey, Finger weg vom Sendersuchlauf. Ja. Männer, geboren, um Liebe zu geben.

Samstag im Codex von 22 bis 5 Uhr. Einlass ist ab 18. Clubcard-Mitglieder und Gäste über 30 zahlen keinen Eintritt. Steigen Sie ein und entdecken Sie mit Hitradio Ohr und der SWEG die neue Welt der Elektroautos. Ab dem 19. September können Sie täglich ein Wochenende mit einem Elektrosmart und viele, viele Urbits gewinnen. Erleben Sie das völlig neue Fahrgefühl mit von A nach B mit E, der neuen Aktion bei Hitradio Ohr. SWEG, in der Region grenzenlos mobil. Hallo Tina. Hallo. Sag mal, kommst du am Samstag auch zu Ralfs Geburtstag? Na klar, nur habe ich noch kein passendes Geschenk. Ich habe auch noch keins. Aber lass uns doch einfach ins Peters gehen. Dort findet man doch immer was. Und Frau. Tolle Idee. Worauf warten wir dann noch? Auf ins Peters. Kaufhaus Peters. Ganz zentral in Achern, Bühl, Oberkirch und Freudenstadt. Wo ich gerne einkaufe. Du, in Triberg gibt's jetzt ein Musical über den Friedrich Hecker. Ja, der badische Revolutionär von 1848. Genau, und das stammt von denen, wo sie ein Ubacher-Gerwig-Musical gemacht haben. Ja, dann nehmen wir nach. Wann geht's denn los? Premiere ist am 28. Oktober im Triberger Kurhaus. Und wo gibt's Karte? Übers Internet und bei vielen anderen Vorverkaufsstellen auch. Na, hol schnell Karte, bevor's keine mehr gibt. Hecker, das Musical der badischen Revolution. Vom 28. Oktober bis 13. November im Kurhaus. Aus Triberg. Das muss man erlebt haben. Viel Spaß bei Hecker. Wünschen die Stadt Triberg und Hitradio Ohr. Liebling, hörst du das? Was denn? Na, hör doch mal genau hin. Ich höre aber nichts. Eben, das ist unser neuer Toyota mit Hybridtechnik. Da hört man so gut wie nichts. Man muss es erlebt haben, um es zu glauben. Testen Sie jetzt die neuesten Toyota-Hybridmodelle und kommen Sie zur Probefahrt zu Ihrem Autohaus Ehret. Toyota in Offenburg. Nichts ist unmöglich. Toyota. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hey, guys! If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby. Wow! Jetzt kommen erstmal meine Termine, Nachtschwimmer. Erstmal schönen Dank an alle, die in Kehl waren vergangenen Samstag, vor allem im Schwimmbad. Da waren ja ich und DJ Schnucki von Blackout. Betrüblich war natürlich, als es richtig losging oder die Party voll im Laufen war, war es anscheinend den Nachbarn zu laut. Dann musste man erstmal leise machen und dann haben wir irgendwann aufgehört. Weil die Monitor-Lautsprecher lauter waren als die Anlage. Shit. Okay. Jetzt kommen die Termine vom Codex, der Diskothek in Achern. Heute Bottle Party. 0,7 Liter plus 1 Liter Beigetränk, 25 Euro. Dann natürlich seit letzter Woche ab 23 Uhr, wenn ich hier aufhöre, Live-Übertragung bei Hitradio aus dem Codex. Und morgen sexy Hot Pants Party. Wer in Hot Pants kommt, 15 Euro Freiverzehr. Hot Pants gibt es auch für Männer? Ich denke doch. Außerdem sexy Hot Pants Gogos, Walk Acts, Crazy Stelzenläufer und so weiter. Also Animation ohne Ende. The place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power. Listen, we are the greatest. On the road. On the road again. On the road again. Heiß, sehr heiß. Hitzefrei für alle. Freitag. Sommer, Sonne, Spaß und super Mädels. Chaos in der besten Zeit des Jahres. Turbo Gags und Jagd nach Sex. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass lass uns noch ein bisschen tanzen. Shuffling. Kurz vor 20 Uhr, 19.57 Uhr. Und jetzt ist Zeit für unser erstes Gewinnspiel nach Schwärmer. Seid ihr mit dabei? Unser Gewinnspiel. Music 93. Have an earthquake a few. Wie schön. Okay, jetzt kommt ein Mix. Zwei Interpreten werden gesucht. Und es gibt eine Mix-CD zu gewinnen nach Wahl. Macht ihr mit? Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Das ist der erste Titel. Girls, 04-33-1. Gewinnspiel. Seid ihr noch dabei nach Tremor? Du, jetzt reicht's. Okay, ich bin gelandet in Rheinau und zwar beim Stefan. Hallo Stefan, grüß dich. Moment, wo ist denn mein Stefan? Hier ist er. Stefan, hallo. Ja, hallo, ich bin noch da. Ja, wunderbar. So, jetzt lass mal hören, was hast du rausgefunden? Zwei also, ich habe einmal Bon Jovi gehört, ich habe R.E.M. gehört, ich hätte auch noch Roxette und Cyndi Lauper ja, gehört. Ja, wunderbar. Ganz toll. Dankeschön. Tschüss. Joi, das war ein Volltreffer. gut drauf. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Run up.

like me just needs infinity. Chasing you all night, dancing to the song like move your body to the beat. She's a freak like I'm a freak, I'm a freak, freak, freak. Yeah, girl, why you teasing me? Just peep the scenery. I'm so ill at moving my feet that I don't even need a okay, beat. Keep coming around my way. Oh, you like how my nails are painted? Grab me by the waist and move. If you see me flying past you, it's just because I'm faster. I'm waiting. So quick, stop, chick. Na, schau mal, jetzt habe ich den Schuhverkäufer mal richtig rund gemacht. L, jetzt brauchst du nichts mehr, oder? Jetzt reicht's. Ja, aber du brauchst dich hier überall rummachen an den Reglern. Das ist nicht dein Gebiet. Ah, ich glaube, das hat mein Horoskop gemeint mit Katastrophe. Ja. Ja, hier geht's ins Wochenende. Ja, ja, ja. Arriba, cintura sola, da media vuelta. super gut drauf. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Dice New 30, baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Next step, la casa blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Let's go. will mit dir fliegen. DJ Etsy Spezial um 20.32 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Und zwar volle Kanne. Kennt ihr die Mami-Sprüche? Ein Beispiel. Mama, Mama, darf ich die Schüssel auslecken? Nein, du drückst die Spülung, wie es sich gehört. Ja, genau. Oder das hier. Mami, Mama, ich mag Nachbars Hund nicht. Dann ist wenigstens das Gemüse. Mami, warum rennt Papa immer so im Zickzack durch den Garten? Halt's Maul und lad das Gewehr nach. Okay, das ist ins Wochenende. Des Wahnsinns fette Beute. Oh Mann! Riesig, gewaltig, dreidimensional. Ja, der Oberüberhammer! Das ist der Hammer! Total genial! Hör mich an! Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist schon wieder im Radio. Oh, Charlie. Take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. was sagt man dazu? Tolle Spezialität, ha? Lady Gaga, grüß Isaac. Wir haben 20.38 Uhr, willkommen. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. Hier ist die Hölle los, hier tobt der Berg. Nightlife, Disco und Party. Bis in den frühen Morgen getanzt und gefeiert. Das ist das Letzte. Unter alles. Oh. No baloney, ram, jam, and always slam Cadillac Jack back in the air chair on TCM Power Radio. Dankeschön an die Mails, die eintreffen. studio@hitradio-ohr.de. Da gibt's Grüße, wenn ihr mailt. Bitte schreibt aber auch, woher ihr mailt. Wohnort. Dann haben angerufen die Azubis der Sparkasse Offenburg. Das sind ja 10, 15 Leute gerade. Und die grüßen den Martin Asmus, ihren Ausbildungsleiter. It's a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Give her that balloon, make a bedrock. Mommy on fire, so red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you know. And tonight is just me. Baby, tonight, the DJ guy's falling in love again. Yes, yeah, baby, tonight, DJ God is falling in love. Right. Unter anderem Asher drin, 20.44 Uhr. Es ist wieder Zeit, ein bisschen für die Werbung, dann Schwärmer. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Bohrmaschinen, Schließanlagen, Sicherheitstechnik, Werkzeuge, Eisenwaren, Beschläge, Schrauben. Wir könnten jetzt noch ewig so weitermachen, aber am besten schauen Sie einfach mal bei uns vorbei. Fachmarkt Gnädig und Fachmarkt Gutmann. Werkzeuge und mehr. Kompetenz, Service, Qualität. Das ist Fachmarkt Gnädig in Lahm-Mietersheim oder jetzt neu Fachmarkt Gutmann in Haslach direkt am Bahnhof. Ein Freund ist einer, der möchte, dass du ein gutes Zuhause hast, der in stürmischen Zeiten zu dir hält, mit dem du Spaß haben kannst, der dir hilft, wenn es darauf ankommt. Werden auch Sie ein Freund und schenken Sie Freude mit einer Spende für die SOS Kinderdorfkinder. Mehr Informationen unter Telefon 089 12 60 60 oder im Internet sos-freund.de. Eine alte chinesische Weisheit besagt: Das Dunkle haftet am Licht und vollendet so dessen Helligkeit. Licht ist nicht gleich Licht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Räume so zu beleuchten, dass sie sich darin wohlfühlen. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Bringen Sie neues Licht in Ihr Leben und lassen Sie sich von den unbegrenzten Möglichkeiten verzaubern. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Mehr Infos unter eswerdelicht.com. Peugeot Autohaus Rot, offizieller Partner des Codex Club. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Hallo, ich bin die Tiffy vom Frauencafé Lila Treff. Und ich habe mit diesem Uwe von der Schuwi-Kneipe nebenan gewettet, dass sich Radiowerbung nicht lohnt. Tja, wir haben jetzt 50% mehr Besucherinnen und hier mein Wetteinsatz. Uwes Lieblingswitz. Also, warum können Frauen nicht hübsch und intelligent sein? Weil sie dann Männer wären. Ha, ha. Und wann gehen Sie ins Radio? Infos auf www.radioverkauft.de. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der Radiowerbung. Und erfahren Sie, warum die ganze Welt Hühnereier ist. Image kompakt. Lieber Input als Put-Put. Sie wurden noch nicht eingeladen? Fragen Sie Ihren Mediaberater oder greifen Sie zum Telefon. 0781 504 3000. Die neue FKK-Club-Dimension in Offenburg startet voll durch. Der FKK-Club Rubin feiert jetzt am Freitag und Samstag 4 Jahre FKK Rubin mit neuer Küche und Live-Shows mit Pornostar Alicia Sweet. Sei mit dabei bei unserer Mega-Party. Mehr unter clubrubin.com. Une nouvelle dimension à Offenburg. Ce vendredi et samedi, une méga soirée au FKK-Club Rubin avec la star du porno Alicia Sweet et ses nouveaux plats à la carte. Plus d'infos sur clubrubin.com. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only... Ja, jetzt kommen noch kurz meine Termine, die sind erst im Oktober, das sage ich jetzt nicht, aber ich bedanke mich bei allen, die am vergangenen Samstag bei der Hitradio Ohr Partynacht speziell im Schwimmbad waren. Genau, da waren nämlich ich und der Schnucki von Blackout. Und das war echt super, nur das habe ich vorher schon erwähnt. Da gab es Lautstärkeprobleme mit der Nachbarschaft, da mussten wir etwas früher aufhören und leiser machen. Das hat mir ja sowas von gestunken. Naja, gut, okay. Dann bitte geht auf www.charlie2000.de. Da seht ihr Filme und Videos von mir, von früher auch. Und da sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Bitte klickt da drauf und klickt an, dass ihr mich kennenlernen wollt. Ich bestätige das dann. Natürlich nicht persönlich. Klar. Kein Stalking. Super! Nee, was ist das schön? So schön, so schön! Nee, was ist das schön? Jetzt kommen nämlich noch die Termine von der Discothek Codex in Aachen. Da ist nämlich heute, übrigens Donnerstag ist jetzt wieder Eintritt frei. Das war nur während den Ferien und vor Feiertagen, da kostet Eintritt. Aber ansonsten kostet im Codex Donnerstags kein Eintritt. Heute ist Bottle Party. Bottle. Bottle Party. Eine Flasche, 25 Euro plus ein Liter Beigetränk. Das lockt Klicken an. Das lohnt sich nach Schwärmer. Und wie gesagt, ab 23 Uhr kommt die Musik aus dem Codex hier bei Hitradio. Deswegen fange ich hier auch früher an. Heute zum zweiten Mal ab 19 Uhr bis 23 Uhr. Morgen Samstag, zum letzten Mal denke ich mal wegen Wetter, Sexy Hot Pants Night. Alle, die in Hot Pants kommen, Männlein wie Weiblein, 15 Euro Freiverzehr. Jede Menge Walk Acts, Animateure, Crazy Stelzenläufer und Sexy Hot Pants Gogos. Super! Thank you. So, Nachtschwimmer, jetzt ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Jetzt wird mal keine Musik erraten. Jetzt machen wir was ganz anderes. Als Vorspiel hören wir mal bei Two and a Half Men rein. Und jetzt will ich mal nachsehen, ob ich Chelsea noch für ein Quickie unter der Dusche erwische. Ich würde diesen Raum gern einmal betreten und nicht glauben, ich wäre im Irrenhaus. Alan hat mir gerade beigebracht, wie man seinen Hintern strafft. Lass dir mal zeigen, wie er da reinkriecht. Die Nummer hat er nämlich perfekt drauf. Hör jetzt auf, raus hier, wir machen das Abendessen. Den muss ich bald einen Riegel vorschieben. Sind Sie verrückt geworden? Was Besseres gibt's doch gar nicht für Sie. Wie kommen Sie darauf? Gehen Sie denn gern shoppen? Nein. Sippi schon. Sehen Sie gern Frauenfilme? Nein. Sippi schon. Reden Sie gern stundenlang über Ihre Gefühle? Nein. Sippi schon. Oh, genau. Sie verlegen das Rohr, er hebt den Graben aus. Wie konnte ich nur so blind sein? Alan ist gar nicht mein Konkurrent, er ist Ihr schwuler Freund. Da sehen Sie's. Willst du wissen, ob ich einen Orgasmus hatte? Ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nein, ich hatte keinen. Aber ist das wichtig? Es war wundervoll. Warst du wenigstens nah dran? Ja, ich war nah dran. Na also, und was hab ich gemacht, als du nah dran warst? Du hast dir unten ein Bier geholt. So, weißt du noch nicht. Das war als Vorspiel und jetzt kommt unser Gewinnspiel. Jeder Anrufer hat eine Chance. Dann nix wie ran an unser Gewinnspiel. Jetzt wird die Frage sein, wie heißt die Putzfrau von meinem Freund Charlie Harper? Hier kommt sie. Interessant, wie sich die Lage verändert hat, hm? Ihr Bruder treibt's mit einer Abgelegten von Ihnen? Und wie es aussieht, finden Sie keine, selbst wenn Sie Ihren Penis mit Geld einwickeln. Als wenn ich's nicht versucht hätte. Warum kommt mir da die Geschichte vom Hasen und dem Igel in den Sinn? Haben Sie nicht irgendwas zu tun? Mann, ich kann den zweiten Akt gar nicht erwarten. Das ist die Frage. 0781 504 33 und die 11. Wie heißt Charlies Harper Putzfrau? Mir meine Leitungen glühen. Ich bin jetzt in Schuttertal bei der Anna. Hallo. Hallo Anna, grüß dich. So, hi. Du hast sie gleich erkannt, die Putzfrau? Ja, die Bertha. Die Bertha! Dankeschön. Alle anderen legen auf, bitte. Ganz toll. Dankeschön. Yeah, yeah, we can do it. Oh yeah. Volltreffer. Ein Volltreffer. Game over. Ja, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Sie hat es geschafft. Das ist ja super. Woo, mega stark. Spitze. Ihr seid ausgeschlafen. Cool. So, lasst euch überraschen, Nachtschwärmer. Es kommt jetzt nicht das, was ihr denkt. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was wrong, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Summertime in northern Michigan. inside my soul. We missed her in the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bar, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Sweet Home Alabama, where the skies are blue. Sweet Home Alabama, but I'm coming home to you. Das ist wieder was Spezielles, hein? Kitwak. Mit dabei mit dem Original. Und bei meinen ständigen Begleitern, das ist nämlich die Familie Bundy. Er ist ja Al, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, nach Trimmer. Und da bahnt sich was an. Ich will Sex. Ich auch, aber ich sehe keinen Grund, dich da hineinzuziehen. Komm, Al, erbarm dich deiner Frau. Nimm mich in den Sündenpfuhl, der unser Bett ist. Ich hab doch nichts getan, au! Hilfe! Was hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Das ist der absolute Hammer. Was sagst du dazu, Mann? Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la la lang. Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la lang. Darf ich? Meiner ist so lang, meiner ist so lang, meiner ist so la la la la la. Oh, oh. Yeah. Ja, die Spider-Murphys waren ja in Oberkirch beim Weinfest und Hermanns Spezialität. Dich bewegst in deinem Outfit. Hammer. Einzigartig, unglaublich. Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum machst du nicht mehr auf den Hut drüber? Und du stehst an der Bar mit dem Sektglas in der Hand. Wunderbar. Ich müsste einfach hinsehen, hingehen. Auf einer Skala bist du nicht drauf zu schön. Ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir. Denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt. Oh shit. Ihr wart schon weg. Du bist Hammer. Du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht lieb? Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß schlammern. Nee, du bist irgendwie anders, du bist einfach H-A-Doppel-M-E, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal näher, marschier noch viel, viel näher. Wenn ich dir Tiger hin und her. Du bist Hammer, deine Westkong ist deit und versprühst trotzdem Glamour. Hab dich nur einmal angesehen, schon hat's bei mir gedämmert. Viel zu viele Jahre hab ich ohne dich schon verpennert. Na, das wird jetzt erinnert. Du bist ne Skidikiri, hast nicht Moody. Ich führ dich aus, lad dich ein, nimm dich mit zum Moody. Du bist ein Mixhouse-Studio und Ghetto. Ich sing deinen Namen, Kinti Progetto. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutzen, zieht die Füße da. Skandal, Skandal, im Sperrbezirk, Skandal, Skandal, im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Du bist Hammer, yeah. Du bist Hammer, yeah. Du bist Hammer, yeah. Du bist Hammer, Skandal. Hammer, yeah. Wie du mich einzig weißt. genial, du bist der Hammer und ich will den Arsch schwingen. Denn so wie du mich hammerst, kann ich dir nicht widerstehen. Wie wär's, wenn wir woanders so kleine Dinge drehen? Und was da so bei rauskommt, Anna, werden wir mal sehen. Denn alle, was wir wollen, ist die kleine bisschen Spaß. Und guck mal, da im Vollen nehmen wir gleich ein bisschen Gas. Dann gehen wir in die Vollen, wir sind ja nicht aus Glas. Also komm vorbei, könnt ihr das was verpasst. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Du weißt, du bist. Na, was meint ihr? Hammer gemacht, ha? Hammer! Oh, da hätte ich noch einen Nachschlag nach schon mal von meinem Freund Charlie Harper. Und zwar. Da ist er mal richtig reingetappt und hat was getrunken. Wow. Heute habe ich $8,000 beim Pokern verloren. Ich habe keine Ahnung, wo mein Auto ist. Ich habe mich dreimal beinahe übergeben. Und es geht mir trotzdem immer noch besser als dir. So ist es, ja. Ins Wochenende nach Schwärmer. Ja, nach schon mal ist wieder Zeit für die Werbung. Wir haben wieder jede Menge Action. Nachher die doofe Witze-Ecke im Halb.

Den guten Geschmack. Der Bevölkerung stehen die Haare zu Berge. Ja, ja. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Wow. Cool. Nein, die Zehennägel rollen sich jetzt erst auf. Jetzt kommt nämlich die doofe Witze-Ecke. Oh, locas y locos, locas con bocas grandes, qué bobo. ¿Cómo? No, yo no sé cómo, pero ella se comió la banana como un mono. What the fuck? Muévelo, mami, jump up, like a plop, plop, plop. I tell like it, pop, pop, pop. Everybody going nuts. Bali, bali, bali, vodka in my cup. I feel like a million bucks. Son como las dos, me llevo a las dos. A comer arroz, que es de trío vos. Yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus. Vamos a hacer un sándwich yo, tu amiga y vos. Todo el mundo con el dedo, middle fingers, oh. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ok, los kids. Loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. Gastronomie ist das Thema jetzt. Loca, pero nadie in der Gaststätte. Der Gast, Herr Ober, wo bleiben denn die russischen Eier? Kellner, den Russen haben wir ja bereits, aber er wehrt sich noch. Ich glaube, den hat letzte Woche noch gebracht. Oder in der gleichen Gaststätte. Die war nicht im Kinzigtal. Also, der Gast zum Ober. Herr Ober, ich hätte gerne einen Ochsenschwanz und drei Eier. Der Ober, das hätten wir alle auch gerne. Ach Gott, macht ja was. Ja, ja, jetzt kommen einen anständigen. Jetzt bringen wir einen anständigen. Gastrowitz. Gut, ein Mann setzt sich in ein Restaurant nieder und fragt den Ober, was soll denn die Klopapierrolle neben dem Besteck? Antwortet der Ober, für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt. Durchgeknallter Turbospaß. Oh Gott. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte Radio. Let's go! disgrace, waving your banner all over the place. Seid ihr noch dabei nach Drama? Näher dran. Einfach näher dran. Hier geht's ins Wochenende. Ergib dich der dunklen Seite der Macht. Ergib dich der dunklen Seite der Macht. Crop shirt, short skirts. I'ma rock to the beat till it hurt. I'ma drop it on the street, yeah, you heard. Haters, I flip the bird. Got guns, so what, I ain't scared. I came to boogie and swerve. Hang loud, folk, that's my word. He's a freak, freak, I'm a freak, I'm a freak, freak, freak, freak, freak. Oh, we, oh, we. I love him, he love me, me, me, me, me, me, me. He take me to the mall, he buy me up the mall. He's got my type, he give me good sex. Und Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. 21.44 Uhr durch nach Schönmann. Jetzt ist gleich wieder Zeit für die Werbung. Al, was gibt's? Ich kann nicht fassen, wie cool ich aussehe. Was? Hey, was hast du vor? Gehst du heute noch aus? Möpse, ich sehe Möpse. Hey. Da also muss ich aber aufpassen auf den Jungen. Ne? Jetzt gehen wir kurz in die Werbung nach Schwärmer. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Des Wahnsinns fette Beute. Gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Ich gebe euch das Paradies. Nein, der liebe Gott sind wir nicht. Aber das mit dem Apfel und dem Paradies kriegen wir hin. Grün erleben, das sind frische Pflanzen aus eigener Produktion. Kreative Ideen und ausgefallene Accessoires rund um Haus und Garten. Grün erleben bei Blumendecker in Achern-Großweier und Blumengöppert in Haslach-Bollenbach. Von gemütlich bis modern, vom Einfamilienhaus bis hin zum Bungalow. Wir bauen für Sie.

Donnerstags ist ab jetzt Eintritt frei, weil keine Ferien mehr sind. Das ist nur in den Ferien kostet Eintritt und vor Feiertagen. Okay, heute ist Bottle Party. Bottle. Bottle Party. Mal gucken, ob ich das anders hinkriege. Bottle Party. Aha, gut. Jede 0,7 Liter Flasche plus 1 Liter Beigetränk, 25 Euro. Okay. Da lässt sich immer mit Klicken was machen. Mehrere Leute. Morgen Samstag im Codex Sexy Hot Pants. Und zwar alle, die in Hot Pants kommen, Männlein wie Weiblein, bekommen 15 Euro Freiverzehr. Und dann ein riesen Nebenprogramm, Sexy Hot Pants, Gogos, Walk Acts, Animateure, Crazy Stelzen, Läufer. Und ich habe die, das sind die heißesten Frauen, die da kommen. Die kommen von weit her, glaube ich. Sagenhafte Animation. DJ Matrik unter anderem dran, morgen Samstag von Hitradio Ohr. Und DJ Rockhound, glaube ich, wenn ich es richtig lese. Ich kann es nicht richtig lesen. Und im kleinen Club DJ Eiskratzer und DJ Tom. Das ist der Power ins Wochenende. Hallo Nachtschwärmer. Die Zeit vergeht nach schon mal 21.54 Uhr. Hier geht's ins Wochenende und ich grüße nach Fischerbach. Der hat eine ganze Glicke uns zu. Hallo, Fischerbach. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt Powerplay. Jetzt kommt erstmal der 15. Remix, den es gibt, oder der 20. Ich weiß nicht genau. Von Don Omar. Der kennt ihn? Natürlich. Nur für euch Nachtschwärmer.

Nachtschwärmer. Ich habe wieder die heißesten Diskussionen mit meinem Freund und Damenschuhverkäufer Aubandi. Immer um diese Zeit hat er schon 3-4 Bier drin. Und da wird er ja manchmal ungenießbar. Mal ganz ehrlich. Na, wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Ampar l'amore comincia tu. Zackig, hein? Raffaella Carrà. 70er, 80er, ganz dick drin, ha? So, nachdem, ich hab das Gewinnspiel ganz vergessen. Ja, Donnerwetter nochmal. Aber das machen wir ganz kurzes. Und zwar folgendes, ihr kennt ja alle den Otto. Und oh, der Otto hat in jeder Show seine Geschichte mit Hänsel und Gretel. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich spiele jetzt ein Märchen von Hänsel und Gretel. Pfefferkuchen fein. Ja, also wie gesagt, der Otto zieht immer mit seinem Hänsel und Gretel Geschichte andere Songs durch den Kakao. Ja! Und jetzt kommt ein Song, den auch Otto gesungen hat, da macht er eine andere Sängerin nach und deren Namen will ich wissen. Herzlich willkommen, du kannst gleich mal dein Glück versuchen. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Seid ihr mit dabei? Jetzt geht's los und ein Gewinnspiel. Die Frage ist, wie heißt die Sängerin? Holzchen sein. Welche Sängerin macht ihr danach, der Otto? Wie heißt die? Fette Beute. Oh Mann! Riesig, gewaltig, dreidimensional. Ja, der Oberüberhammer! Das ist der Hammer! Total genial! Hör mich an! Immer freitags ist der Libby-Challe hier ab 19 Uhr bis 23 Uhr nach Schwärmer. Vor zwei Wochen, da war es noch von 21 bis nachts um 2, aber das hat sich jetzt geändert, ne? I'm in Miami, yes. Jetzt schauen wir mal, wer in der Leitung ist, und zwar der Victor aus La. Victor, du hast die Lösung. Ja, Lady Gaga. Lady Gaga, Dankeschön. Hey, das war ein Volltreffer. Das war ein richtiger Volltreffer. Super. Alle anderen legen bitte auf. Dankeschön. Yeah.

22.22 Uhr am Freitagabend. Ich gucke gerade so die Mails durch nach Schwärmer. Da schreibt der Micha aus Stuttgart. Mach weiter so, Musik wie immer. Grüße aus Stuttgart 8. Ohne dich gäbe es meine Kinder gar nicht. Gruß, Micha. Ja, da kannst du ein Beispiel nehmen, ne? Ist niemals. Ein Mann ist ein Mann, das ganze Leben. Meine Frau ist nur so lange sexy, bis sie deine Frau geworden ist. Geil. Das Nachtschwärmer-Spezial mit Charlie 2000. Get on it. More high-tech music on your high-tech station. Disco station. Now listen to disco radio. And now disco dancing great. Freaking going, let it base. Got to be what you wanna. If the truth don't get you, the rhymes won't gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dance. I can't get no sleep. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake and in my kitchen, it's black and lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaking noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Rhythm is a dancer. I can't get no sleep. Ja, das ist der Power 1 Wochenende nach Schwärmer. Seid willkommen. Hier ist immer noch Hit Radio und hier ist euer Charlie 2000. Die doofe Witze-Ecke. So, wir fangen mit ganz harmlosen an. Unterhalten sich zwei Männer. Hast du deiner Frau schon mal die Meinung gesagt? Klar. Und? Soll ich dir die Narbe zeigen? So, das war ein frauenfreundlicher Witz. Ja, genau, das ist auch mal wieder Zeit. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Ja, niemand will gehen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. So, ich wollte eigentlich nur das Intro. Nein, Mann, Intro nicht stören hier. Ich will noch nicht gehen. Alter, ist doch noch nicht so spät. Ich will noch ein bisschen tanzen. Hey DJ! Yeah! Gib mir ein Big B! Okay, ein Mann kommt ganz aufgelöst in die Kneipe. Entschuldige, sagt er zu seinem Kumpel, aber ich bin total durcheinander. Ich suche meine Frau. Darauf der andere, ja, mir geht es auch so. Meine ist auch weg. Seit 30 Minuten suche ich sie schon. Wie sieht denn deine aus? Meine hat lange blonde Haare, ist 1,80 groß, braun gebrannt, vollbusig, schlanke Figur, hat eine super kurze Mini an, ein weißes, enges Top ohne BH. Und wie sieht deine aus? Der andere, scheiß drauf, wir suchen deine. Ja, genau, das reicht, dankeschön. Scheiß drauf, wir suchen deine. Okay. Jumping, yeah, and the vibe feels so rock and roll, no halo, we party. and don't you know, pump it up. You've got to pump it up, and don't you know, pump it up. You've got to pump it up, and don't you know, pump it up. You've got to pump it up, and don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Party rock! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Give me a fat beat! Yeah. Every day I'm shuffling. Fill up a cup, you know you can. You just wanna see, just shake it out. Now you home with me. I've got my groove on, and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. No, pump it up. Ja, 22.34 Uhr gleich. Ja, die Öko-Welle greift um sich nach Schwärmer. Alles Öko, Öko ohne Ende. Habt ihr zum Beispiel gewusst? Jetzt gibt's Vibratoren, also Dildos. Öko-Vibratoren. Voll durch. Und zwar ist das ganz einfach gemacht. Das ist ein Bambusrohr mit einer Hummel drin. Freitagabend. Durchgeknallter Turbospaß. Oh Gott. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte Radio.